Hi, my wonderful friends. Hallo, meine wundervollen Freunde. If you hear a little background noise, don't worry. Mache dir keine Gedanken, wenn du Hintergrundgeräusche hörst. We are driving the car while we are working here. Wir fahren im Auto, während wir arbeiten. Because we didn't find any other time. Weil wir sonst keine andere Zeit dafür finden. And we didn't want the devotions to stop. Und wir wollen nicht, dass die Andachten aufhören. Let's talk about the false gospel. Lass uns über das falsche Evangelium sprechen. You know, I don't really like the idea of the false gospel. Ich mag nicht wirklich die Idee des falschen Evangeliums. Because the gospel is the gospel. Denn das Evangelium ist das Evangelium. And yet there is a false gospel. Und doch gibt es ein falsches Evangelium. And this is something that Paul has confronted. Und das hat Paulus konfrontiert. Because the apostle Paul, he was fighting this false gospel. Der Apostel Paulus bekämpfte dieses falsche Evangelium. Paul was so strong in preaching the right gospel. Paulus war so stark im Predigen des richtigen Evangeliums. It's the gospel of grace. Es ist das Evangelium der Gnade. The gospel of the kingdom of God. Das Evangelium des Königreiches Gottes. Where the goodness of God is expressed in his kingdom. Wo sich die Güte Gottes in seinem Königreich ausdrückt. And I have come to the conclusion, ich bin zur Schlussfolgerung gekommen, that many Christians they live by the gospel of mercy instead of the gospel of grace. Dass viele Christen nach dem Evangelium der Barmherzigkeit anstatt dem Evangelium der Gnade leben. And I will explain this to you. Ich werde dir das erklären. You know, mercy will help you to believe that you will go to heaven. Barmherzigkeit hilft dir zu glauben, dass du in den Himmel gehst. But it will not give you the victory. Doch es gibt dir nicht den Sieg. Look, there is a huge difference between mercy and grace. Zwischen Barmherzigkeit und Gnade gibt es einen riesigen Unterschied. Mercy means that God in his mercy does not give you what you deserve. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott in seiner Barmherzigkeit dir nicht das gibt, was du verdienst. So you deserve punishment and God is merciful, he doesn't give it to you. Du verdienst Bestrafung und Gott ist barmherzig und bestraft dich nicht. So that means you're not going to hell. Was bedeutet, dass du nicht in die Hölle gehst? But grace is enabling you to live a life of victory. Gnade ermöglicht dir, ein Leben im Sieg zu haben. God in his grace gives you what you don't deserve. Gott gibt dir in seiner Gnade, was du nicht verdienst. So here's the difference. Hier ist der Unterschied. Mercy doesn't give you what you deserve, which is punishment. Barmherzigkeit gibt dir nicht, was du verdienst, was Bestrafung ist. And grace gives you what you don't deserve. Gnade gibt dir, was du nicht verdienst. The abundant life and the finished work of the cross. Ein Leben im Überfluss und das vollbrachte Werk am Kreuz. You know, the word gospel, it means good news. Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. In fact, one of the experts of Bible translation, ein Experte für Bibelübersetzung sagte, he said it could be translated like this, dass es wie folgt übersetzt werden könnte. Too good to be true news. Eine Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. It is not too good to be true news. Es ist nicht zu gut, um wahre Nachricht zu sein. If you get saved by faith, but then the rest of your Christian life is a hard life. Wenn du durch Glauben gerettet wirst und der Rest deines Lebens ein hartes Leben ist. It's not good news. Es ist keine gute Nachricht. If you can go to heaven for free, but all your life on earth will be hard effort. Wenn du umsonst in den Himmel gehen kannst, aber dein ganzes Leben auf der Erde harte Arbeit ist. You know, when I look at many Christians, wenn ich viele Christen anschaue, so many Christians live a Christian life that I think it's miserable. Dann leben so viele Christen ein christliches Leben, von dem ich denke, dass es erbärmlich ist. They struggle and strive and work so hard to make life work. Sie kämpfen, bemühen sich und arbeiten so hart, damit das Leben funktioniert. And they are always tired and weary. Sie sind immer müde und erschöpft. Live with guilt and condemnation and constant failure. Leben mit Schuld und Verdammung, wenn es zum Scheitern kommt. That's not the true gospel of grace. Das ist nicht das wahre Evangelium der Gnade. The Galatians, they actually moved from the gospel of grace to the gospel of mercy. Die Galater sind tatsächlich vom Evangelium der Gnade zum Evangelium der Barmherzigkeit übergegangen. Listen. to what the Apostle Paul said. Hör zu, was der Apostel Paulus sagt. And Daniel has to translate freely because I will not let him open his Bible while he's driving. Daniel muss es frei übersetzen, weil ich ihm nicht erlaube, seine Bibel zu öffnen, während er fährt. So I'm sitting here in the passenger seat with my laptop and teaching you. Ich sitze auf dem Beifahrersitz mit meinem Laptop und unterrichte dich. And Daniel is driving and translating. Und Daniel fährt und übersetzt. So he can't open the Bible. Deswegen kann er die Bibel nicht öffnen. But in Galatians chapter 1 verse 6 Paul says this. In Galater 1 Vers 6 sagt Paulus dies. He says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet to a different gospel. Zu einem anderen Evangelium. You see, they turned to a different gospel. Siehst du, sie wandten sich einem anderen Evangelium zu. They were called to the gospel of grace. Sie wurden zum Evangelium der Gnade berufen, but they moved to a different gospel. Aber wandten sich einem anderen Evangelium zu. Saved by faith, and I have to add a lot of my own works. Durch Glauben gerettet und ich muss viele eigene Werke hinzufügen. So that I can be accepted and pleasing to God. Damit ich von Gott angenommen bin und ihm gefalle. And then he continues to say, dann fährt er fort und sagt, which is not another. Es gibt kein anderes. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. You know what? Anytime you don't live in the full gospel of grace or the gospel of the new covenant. Jedes Mal, wenn du nicht im vollen Evangelium der Gnade oder Evangelium des neuen Bundes lebst, the gospel has been perverted. Wurde das Evangelium pervertiert. It's such a danger to accept the perverted gospel. Es ist so eine Gefahr, das pervertierte Evangelium zu akzeptieren. It's wonderful to have God's mercy. Es ist wunderbar, Gottes Barmherzigkeit zu haben. It's wonderful to be forgiven. Es ist wunderbar, die Vergebung zu haben. But it's not enough. Doch es ist nicht genug. We need to live by the full gospel of grace of the finished work of the cross. Wir müssen durch das volle Evangelium der Gnade leben und durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.